Die asiatisch-pazifische Sitzung des Weltfriedensrates, die in letzter Zeit in Kathmandu, Nepal stattfand, bekundete volle Unterstützung für die gerechte Sache des koreanischen Volkes. Der Hauptreferent betonte, dass das Recht der DVK auf die Selbstverteidigung gegen die Drohung der Imperialisten unbedingt unterstützt werden solle. Er kritisierte dabei die Kriegsmachenschaften der USA und ihrer Anhänger. Die Redner verurteilten einmütig die feindselige Politik der USA gegenüber der DVK.